Drittens, Bewegung und Ausdehnung im Raum. Sich ausdehnen, ausbreiten, um sich greifen. Fundi. Manare. Serpere. Wagari. Sich weit verbreiten. Longe lateque flure. Sich allmählich nach außen hin verbreiten. Sensim fora serpere. Sich still verbreiten und immer weiter um sich greifen. Serpere et endies latius manare. Ins Unendliche fortgehen. In immensum serpere. Ein enger Platz, eine enge Schlucht. Angustiae locorum, angustiae faucesque. Ein enger Weg, angustiae itineris. Eine Schlucht, die tief zwischen Wäldern liegt. Angustiae saltibus quoribus inclusae. Das Binnenland. Regiones Mediterraneae. Ein Binnenmeer. Mare conclusum. Am Ende der Welt. In ultimis terris. Eine Stadt, die im Flachland liegt. Optum campestre. Urbs in plano sita. Eine Stadt am Meer. Urbs maritima. Am Fuß eines Berges. In radicibus montis. Etwas begrenzt den Gesichtskreis. Schließt ihn ab. Terminantur oculi aliquare. An eine Provinz grenzen. Provinciam attingere. Die Mitte eines Landes. Umbilicus regionis aliquius. Ein Hafen erstreckt sich bis in die Mitte einer Stadt. Influit portus in sinum urbis. in das Innere eines Landes vordringen. Mediterranea regionis liquis petre. Diese herrlich gelegene Stadt. Hec urbs situ proeclaro ad aspectum. Nach Osten zu liegen. In orientem solem spectare. Oder ad orientem solem spectare. Oder ad orientem vergere. Das Gelände nicht kennen. Loci natura ignorare. Der Ertrag der Bergwerke. Pecunia quae ex metallis redit. Zur Arbeit in den Bergwerken verurteilen. Ad metalla damnare. Eine ungesunde Gegend. Loci vitium. Loci vitium gravitas. Über etwas verteilt, verbreitet sein. Fusum esse in aliqua re. Seine Herrschaft bis an die Grenzen der Welt ausdehnen, ein Weltreich beherrschen. Imperium orbis terrarum finibus definire. Sich irgendwo hinbegeben. Proficisci in aliquem locum. Se conferre in aliquem locum. An Ort und Stelle erscheinen. In rem praesentem venire. Nach der entgegengesetzten Richtung hin arbeiten. In contrarium tendere. In contrarium niti. In schräge Richtung fortgerissen werden. In obliquum ferri. In einen Abgrund stürzen. In praeceps deferri. Einen Ort verlassen. Loco discedere. Die Stadt verlassen. Exire. Exire ex urbe. Discedere ex urbe. Egredi ex urbe. An Land gehen. Exire de navi. Egredi de navi. Seine Provinz verlassen. Oder auch das Amt verlassen. Provincia dicedere. Provincia dicedere. Sich in einem Wald verstecken. In silvam se abdere. Wir suchen einen Vorsprung vor ihm zu gewinnen. Wir wollen ihn überholen. Sed lo facimus ut antiquidamus eum. Sed lo facimus ut antiquidamus ei. Einen Vorsprung gewinnen. Longius batium procipere.